haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Abseitsfalle. Erster Teil. In meinem Büro lief kein Fernseher. Es genügte, das Fenster zu öffnen, und man hörte aus allen Richtungen, welcher Fußballer sich gerade vor Schmerz auf dem Rasen wand. Ich hatte keine Zeit, mir all die netten Spiele anzusehen. Eine aufgeregt klingende Frau Huber hatte sich angemeldet und wollte meine Dienste beanspruchen. Frau Huber erschien als kräftig gebaute, leicht mollige, aber attraktive 40erin alsbald in meinem Büro. Die Polizei verdächtigt mich, meinen Mann getötet zu haben. Das klingt nicht gut. Hat die Polizei gute Gründe für den Verdacht? Ich habe meinen Mann nicht umgebracht. Aber das habe ich der Polizei schon 100-mal gesagt. Wenn Sie es mir auch noch mal 100-mal sagen wollen, kostet Sie das eine schöne Stange Geld. Ich bin unschuldig, aber die Polizei glaubt mir nicht. Sie haben mich gegen Kaution freigelassen, damit ich mich um meine beiden Katzen kümmern kann. Aber ich bin sicher, dass Sie weiter gegen mich ermitteln. Ich kann jederzeit wieder verhaftet werden. Und ich soll jetzt den wahren Täter finden? Genau. Ich war es nicht, also muss es jemand anders gewesen sein. Das klingt einleuchtend. Wer aber kommt in Frage? Zuerst aber würde mich interessieren, wie Ihr Mann ums Leben kam. Er wurde mit unserem Fernsehapparat erschlagen. In der gemeinsamen Wohnung? Ja, wo denn sonst? Mein Mann ging nicht mit dem Fernseher spazieren. Und außer Ihnen war sonst niemand in der Wohnung. Und ist es ja, was es für mich so schwierig macht. Ich war für eine halbe Stunde in der Waschküche. In dieser Zeit muss jemand in die Wohnung eingedrungen sein und meinen Mann erschlagen haben. Nachdem mir Frau Huber einen angemessenen Vorschuss auf den Schreibtisch gelegt hatte, fragte ich sie nach einigen Details. Ich erfuhr, dass der Fernseher, mit dem ihr Mann ermordet worden war, annähernd 40 Kilo wog. Und ich erfuhr auch, dass ihr Mann während eines Spieles der Argentinier ums Leben kam. Bei der Polizei herrschte wie immer hektische Betriebsamkeit. Na, Maloney, gehören Sie auch zu den Opfern der Fußball-Weltmeisterschaft? Es ist so verblüffend, was ein solches Ereignis bewirken kann. Weniger Unfälle. Kaum Frauen, die ihre Männer vermissen, weil die alle zu Hause an der Glotze kleben. Und wenn die Frauen verschwinden, merken das die Männer erst nach dem Finalspiel. Die Welt ist irgendwie friedlicher während einer Weltmeisterschaft. Mit Ausnahme von ein paar Ehefrauen, die ihre Männer mit dem Fernsehapparat erschlagen. Sie haben demnach davon gelesen, Maloney. Und ich dachte schon, Sie könnten sich keine Zeitungen mehr leisten. Das ist eine tragische Geschichte. Diese Frau Huber hat vermutlich durchgedreht, weil ihr Mann nur noch Augen für stramme Kickerwaden hatte. Das kann vorkommen, Maloney. Sie behauptet, dass sie sich während der Tat in der Waschküche aufgehalten hat. Das darf doch nicht wahr sein, Maloney. Die Frau hat sich tatsächlich in ihr Büro verirrt. Na dann, Prost, ich nehme nicht an, dass Frau Huber diese Woche überleben wird. Aber geben Sie uns bitte Bescheid, wenn Sie auf Ihre Leiche stoßen, und beachten Sie gefälligst den Spielplan. Was für Beweise haben Sie gegen Frau Huber in der Hand? In der Hand habe ich noch meine Dienstwaffe, Maloney. Frau Huber hat oft Streit mit ihrem Mann. Er weigerte sich, einen Zweitfernseher anzuschaffen, das ist dokumentiert. Eine Nachbarin hat uns das bestätigt. Zudem betreibt Frau Huber Krafttraining. Sie war also durchaus in der Lage, den Fernseher hochzustemmen und auf ihren sitzenden Gatten fallen zu lassen. Und drittens, Maloney, ist Frau Huber Mitglied im Verein Frauen schlagen zurück. Das sagt doch alles. Das sind die Auswüchsinnen des Feminismus, Maloney. Das Spiel, das gerade im Fernseher lief, schien sich dem Tempo der Ermittlungsarbeit der Polizei angepasst zu haben. Die Spieler schlichen wie müde Greise über den Rasen und fuchtelten mit ihren Händen, während sich das Publikum mit eigenen Spielereien vergnügte. Meine Klientin traf ich an Bord eines Schiffes. Es ist nicht so, dass unsere Ehe die glücklichste war, aber auch nicht die schlechteste. Mein Mann und ich verstanden uns gut. Ich fühlte mich wohl in seiner Nähe. Und weshalb sind Sie dem Verein Frauen schlagen zurück beigetreten? Ach, die Polizei glaubt, es seien wild gewordene Frauen, die auf Männer einschlagen. Dabei ist der Verein nichts anderes als ein Zusammenschluss von Frauen, die Baseball mögen. Das ist das Spiel mit dem großen Handschuh und der schwingenden Keule. So ist es. Seit meinem Sprachaufenthalt in Boston liebe ich diesen Sport. Die Boston Red Sox sind und bleiben meine Favoriten. Ja, leider hat sich mein Mann nie für Baseball erwärmen können. Glücklicherweise überträgt NBC manchmal Spiele. Doch ihr Mann schaltete immer wieder um und das führte zu einem Krach, in dessen Verlauf sie den Fernseher in die Hände nahmen. Ach was, ich schaue mir die Spiele zusammen mit meinen Freundinnen an. Baseball ist ein ganz spezieller Sport. Er hat etwas mit Meditation zu tun. Minutenlang passiert nichts. Und dann plötzlich kommt ein Schlag, der das Stadion erzittern lässt. Ein Home Run ist wie ein Orgasmus, glauben Sie mir. Es gibt Menschen, die behaupten, gewisse Gedichte oder eine Mahlzeit seien wie ein Orgasmus. Offenbar entgeht mir im Leben einiges. Dafür werde ich aber auch nicht von einem Fernseher erschlagen. Es ist nicht meine Art, andere Menschen zu verdächtigen, aber ich habe mir natürlich meine Gedanken gemacht. Einer unserer Nachbarn provozierte meinen Mann ständig. Ein Ordnungsfanatiker, der stundenlang seinen winzigen Rasen pflegte, während mein Mann alles wachsen ließ. Naja, es könnte sein, dass sich dieser Nachbar wieder einmal bei meinem Mann beschwert hat und dabei von meinem Mann ausgelacht wurde. Mein Mann machte sich gerne über Spießer lustig. Der Nachbar hieß Prinz, sah aber aus wie ein pensionierter Oberst der Infanterie. Sein Gang war aufrecht und sein Blick starr. Ich widerstand erfolgreich seinem Händedruck, mit dem er vermutlich schon manchen Jüngling zum Jaulen gebracht hatte. Dieses Land verkommt. Und daran sind nicht etwa die Ausländer schuld, die wissen es nicht besser. Nein, die Schuld liegt einzig und allein bei uns Schweizern. Wir machen es uns immer bequemer. Wir kümmern uns nicht mehr um solch elementare Dinge wie Sauberkeit, Ordnung und Rasenpflege. Ich frage Sie, wenn es vor dem Hause stinkt, wie sieht es dann im Innern aus? In diesem Land wurden die Leichen bisher immer so tief vergraben, dass sie nicht mehr stanken. Das ist auch richtig so. Die Welt hat kein Recht, auf dieses kleine Land einzuprügeln. Wir haben immer nur geschaut, was für uns und was für die anderen das Beste ist. Um diese Zeit pflege ich allerdings nicht, über Politik zu debattieren. Das ist auch nicht nötig. Ich debattiere lieber über Leichen. Herr Huber zum Beispiel. Einer dieser Nachbarn, die schuld daran sind, dass die Schweiz langsam zugrunde geht. So ist es. Wer seinen Rasen nicht pflegt, muss sich nicht wundern, wenn er eines Tages böse endet. Ich frage mich immer wieder, wie eine anständige Frau es mit so einem Mann aushalten kann. Frau Huber glaubt, dass Sie Ihren Mann getötet haben. Was für ein Unsinn. Ich besitze mehrere Schusswaffen, die ich auch einzusetzen weiß, wenn es darauf ankommt. Jemanden mit einem Fernsehapparat zu erschlagen, ist eines echten Mannes nicht würdig. Er zeigte mir unaufgefordert seinen Waffenschein, den Impfausweis und sein Brillenrezept, ehe er sich im Stechschritt entfernte. In meinem Büro fielen noch immer keine Tore, dafür klingelte mein Handy. Ein schwer atmender Polizist berichtete, dass vor gut einer Stunde erneut ein Mann aufgefunden worden war, dem jemand ein Fernsehgerät auf den Schädel gedonnert hatte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die Abseitsfalle. Erster Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Abseitsfalle. Zweiter Teil. Was bisher geschah? Frau Huber wird verdächtigt, ihren Mann getötet zu haben. Er ist in der gemeinsamen Wohnung mit dem Fernsehapparat während eines Spieles der Fußball-Weltmeisterschaft erschlagen worden. Frau Huber behauptet, in der Waschküche gewesen zu sein, als jemand die Wohnung betrat und ihren Mann ermordete. Sie verdächtigt einen Nachbarn, der als Ordnungsfanatiker gilt und mit dem ihr Mann in einem Dauerclinch steckte. Diesmal traf es einen jüngeren Mann in einer kleineren Wohnung. Anwesend war die Freundin des Toten und natürlich der ermittelnde Beamte der Polizei. So, und jetzt schön der Reihe nach, Frau Auer. Sie hatten es sich mit Ihrem Freund, Herrn Wolf, gemütlich gemacht und wollten sich das Fußballspiel anschauen. Er wollte sich das Spiel ansehen. Ich habe keine Nerven für so etwas. Ich bekomme Atemnot und Herzklopfen. Nun, wir sind beide Anhänger der italienischen Mannschaft. Ausgerechnet bei einem Spiel der Italiener stieg der alberne Fernseher aus. Mein Freund wurde richtig depressiv. Sie waren in der Wohnung, als der Fernseher seinen Geist aufgab. Ja, ich ging aber unmittelbar danach einkaufen. Das Bier war alle, und ohne Bier ist Fußball wie Kino ohne Popcorn. Als ich wieder zurückkam, lag mein Freund tot unter dem Fernseher. Das heißt, er war allein, als er ums Leben kam. Er muss den Fernseher in die Höhe gestemmt haben. Vielleicht wollte er nachschauen, ob auf dem Geräteboden die Seriennummer aufgeklebt war. Oder er war so deprimiert, dass er sich das Leben nahm. Indem er sich den Fernseher auf den Schädel fallen ließ? Ich möchte das nicht ausschließen, Maloney. Wir haben schon die seltsamsten Formen von Selbstmord erlebt. Ein Schriftsteller, der eine Schreibhemmung hatte, setzte in den 70er Jahren die Tastatur seiner Kugelkopfschreibmaschine unter Strom. Künstler sind sowieso anfällig auf seltsame Todesarten. Vielleicht ist dieser Mord hier eine Installation von Popilotti Rost. Der Tod Ihres Freundes scheint Ihnen nicht sehr nahe zu gehen. Ich sehe den Tod als einen Übergang in eine andere Bewusstseinsform. Natürlich werde ich meinen Freund im Hier und Jetzt vermissen, genauso wie meine Katze, die vor 10 Jahren starb, oder meine Lederjacke, die mir vor 2 Jahren gestohlen wurde. Wandern gestohlene Jacken auch in eine andere Bewusstseinsform? Das ist doch jetzt völlig uninteressant, Maloney. Wir müssen versuchen zu rekonstruieren, was in der Zeit geschah, als Frau Auer einkaufen war. Wenn sie tatsächlich einkaufen war und uns hier keine Märchen auftischt. Ich war einkaufen. Luigi ist mein Zeuge. Wer ist Luigi? Der Geschäftsführer des Delikatessenladens um die Ecke. Mein Freund wollte zu jedem Spiel das passende Bier. Ich habe ihm alles besorgt. Sogar japanisches Bier. Nur iranisches Bier gibt es nicht. Ich habe ihm dafür amerikanisches Bier mit Kopftuch serviert. Hat Ihr Freund nicht versucht, einen Reparaturdienst zu erreichen? Doch, aber die waren alle besetzt. Außer der Express-Service von Herrn Güldimann. Aber wahrscheinlich hat es meinem Freund zu lange gedauert. Wenn Frau Auer Ihren Freund nicht getötet hat, dann haben wir es hier mit einem Serienmörder zu tun. Das ist Unsinn, Maloney. Serienmörder gibt es bei uns nicht. Und wenn, dann nur ganz selten. Und sicherlich keine, die Fernsehgeräte als Tatwaffe benutzen. Frau Huber hat ihren Mann getötet. Daran ändert dieser tragische Fall hier nichts. Schon seltsam. Wir haben bis vor einem Jahr in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Hubers gelebt. Dann kennen Sie auch Herrn Prinz, den Mann mit der Gartenschere. Und ob ich den kenne? Ein neurotischer alter Sack, der allen Nachbarn das Leben zur Hölle machte. Wer in meinem Beruf an Zufälle glaubt, ist selber schuld. Die Polizei wusste natürlich alles besser. Deshalb besuchte ich Herrn Prinz ganz alleine. Er war gerade dabei, mit einer Nagelschere Grashalme zurechtzustutzen. Die Kunst der Rasenpflege ist ein Kulturgut, das wir aus England übernommen haben. Es zeigt aufs Eindringlichste, worauf es im Leben ankommt. An den Vorgärten sollt ihr sie erkennen, sage ich immer. Und wie sieht der Vorgarten eines Serienmörders aus? Gestutzt mit der Nagelschere oder wild überwuchert? Ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Pedanterie kann ein Ausdruck für gehemmte Aggression sein. Im Menschen ist Chaos. Deshalb sollte er in seiner Umgebung für Ordnung sorgen. Das beruhigt. Was für ein Verhältnis hatten Sie zu dem anderen toten Nachbarn? Überhaupt keines. Dieser Mensch war von keinerlei Zivilisation berührt worden. Er legte sich manchmal mit nacktem Oberkörper auf den Rasen. Das ist zutiefst unhygienisch. Vielleicht hat er sich danach geduscht. Es ist unhygienisch für den Rasen. Ich wasche meine Hände, bevor ich den Rasen berühre. Können Sie sich erklären, weshalb ausgerechnet diese beiden Nachbarn getötet wurden? Ehrlich gesagt interessiert mich das nicht. Kriminalgeschichten langweilen mich. Bei Fernsehkrimis schlafe ich regelmäßig ein. Im Fernsehen werden leider viel zu wenig Dokumentarfilme gezeigt. Zum Beispiel über die Seeschlachten im Zweiten Weltkrieg. Das wäre spannend und lehrreich zugleich. Er wollte mir unbedingt seine Sammlung von Kriegsfilmen zeigen, die angeblich die umfangreichste der Stadt sei. Ich sagte ihm, dass ich an einer Videoallergie leide und fuhr zurück in mein Büro. Meine Klientin rief an und wir trafen uns in einer Espresso-Bar. Während der Fußball-WM wird man als Frau kaum belästigt in solchen Bars. Viel schlimmer ist es in den anderen Bars, die keinen Fußball zeigen. Da hocken all die verstaubten Männer, die den Frauen imponieren möchten, indem sie laut "Fußball ist Scheiße" rufen. Haben Sie Herrn Wolf gut gekannt? Ja, man hat sich gesehen. Mehr nicht. Zu seiner Freundin habe ich nie einen Draht gefunden. Er tat immer so, als sei ihr Leben nur eine Übergangslösung, während ich und all die anderen in diesem Übergang hängen geblieben sind. Es könnte sein, dass Herr Wolf kurz vor seinem Tod einen Fernsehreparaturdienst anrief. Doch nicht etwa die Firma Güldemann. Sie kennen die Bude. Ja, Güldemann hat vor ein paar Monaten in alle Briefkästen in unserer Gegend Werbeprospekte gestellt. Mein Mann hat das Flugblatt aufbewahrt. Es lag auf dem Tisch, als ich den Tod auffand. War der Fernseher defekt? Ja, es gab ab und zu Probleme mit dem Ton. Und manchmal flackerte das Bild. Kann schon sein, dass er Güldemann anrief. Aber während der WM sind die doch völlig überlastet. Aber Moment mal. Vermuten Sie etwa, dass dieser Güldemann bei meinem Mann war, als ich in der Waschküche Wäsche aufhängte? Weshalb sollte ein Fernsehtechniker zwei seiner Kunden mit ihren TV-Geräten erschlagen? Tja, da muss sogar ich zugeben, dass ich bessere Motive hatte. Obwohl ich meinen Mann geliebt habe. Wussten Sie übrigens, dass es ganz normal ist, dass sich Paare ab und zu gegenseitig den Tod wünschen? Nicht alle Wünsche werden einem erfüllt. Leider. Ich wünschte mir nämlich, mein Mann wäre noch am Leben. Ich würde mit ihm zusammen den WM-Final anschauen. Und anschließend würden wir nach Boston fliegen und uns ein Spiel der Red Sox ansehen. Ehe meine Klientin vor Sentimentalität zerfloss, genehmigte ich mir einen Whisky und fuhr anschließend mit der Straßenbahn zurück in mein Büro. Ein bärtiger Mann erzählte mir sein Leben und spuckte zwischendurch eine gelbliche Masse auf den Boden des Trams. Die Passagiere, die um uns herum saßen, wechselten entweder den Platz oder verließen das Tram. Nur ich blieb sitzen und dachte an den Reparaturdienst des Herrn Güldemann. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Abseitsfalle, zweiter Teil. Thank you.